Das Vorbereitungskomitee der Syrischen Kommunistischen Partei Vereinigung zur Feier des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas wurde am 27. April gegründet. Das Komitee beschloss, durch das Parteiorgan An-Nur den Verlauf des 7. Parteitages umfangreich vorzustellen und entsprechend den realen Verhältnissen verschiedene Festveranstaltungen zu organisieren.